Nachttaxi. Wenn spät abends neben dir ein Taxi anhält, das du nicht bestellt hast, und der Fahrer die Scheibe herunterlässt und fragt, wo soll's hingehen? Dann sag, wer weiß wohin. Und steig ein. Draußen siehst du die hellen und dunklen Fenster der Stadt. Und der Fahrer erzählt Geschichten von anderswo und von nebenan. Und das Radio spielt. Fahr mit. Solange bis du weißt, du bist da. Und wenn du aussteigst, vergiss das Trinkgeld nicht. Buenas tardes, y akshamlar, dobry wieczór, bonsoir, guten Abend. Bei Nachttaxi. Euer Taxler heißt Martin Auer. Diese Folge hat den Titel Schweigen. Und die Texte handeln vom Schweigen und vom Nichtreden, was ja nicht immer dasselbe ist. Keijo Virtanen aus Jyväskylä in Finnland spielt einen Blues, den man sonst nirgends zu hören bekommt. Und er nimmt uns mit auf einsame Wanderungen durch finnische Wälder. Die Nummer heißt As Anything Goes By. Ich habe sie in der vorletzten Folge kurz angespielt. Diesmal also die ganzen 7,5 Minuten. Thank you. Der Ort, wo ich lebte, lag an einer Schlucht, über die eine Brücke führte. Die Schlucht war sehr tief und breit, und die Brücke war wohl äußerst lang. Ja, sie muß sehr lang gewesen sein, denn man konnte ihr Ende nicht sehen. Obwohl diese Brücke direkt auf unseren Marktplatz oder von ihm wegführte, wurde sie von uns nie betreten. Ja, kaum jemals erwähnt. Man verabredete sich höchstens einmal um 5 bei der Brücke, aber sonst spielte sie in unserem Leben keine Rolle. Niemand dachte darüber nach, wo sie wohl hinführte, was da drüben wohl sein könnte. Unsere Kontakte verbanden uns mit den Orten jenseits des Waldes, der unsere Stadt auf der anderen Seite einschloss. Dahinter erstreckte sich ein weites Land, aus dem wir die Waren bezogen, die wir brauchten, wohin unsere Kinder auf die höheren Schulen geschickt wurden, wo manche von ihnen später Arbeit suchten und sich niederließen. Dorthin hatten wir verwandtschaftliche oder geschäftliche Beziehungen, dorthin führten unsere Reisen. Vielleicht deshalb, weil alle unsere Interessen in die eine Richtung gebunden waren, war die Brücke und das, was sich möglicherweise auf der anderen Seite befand, ohne jede Bedeutung für uns. Manchmal kamen stille, fremdartige, zerlumpte Wesen von drüben über die Brücke, huschten leise miteinander schwatzend und einander zunickend durch die Stadt und verloren sich irgendwo in den Wäldern oder im Land, das jenseits der Wälder lag. Wir kümmerten uns nicht um sie, wenn sie herüberkamen, sondern gingen weiter unseren Geschäften nach. Wo sie hingingen, wusste niemand. Später wurde die Stadt aufgegeben. Es kam der Befehl, binnen 3 Monaten die Stadt zu verlassen, wir würden anderswo angesiedelt werden. Ich war einer der Letzten, die fortgebracht wurden. Es hatte Schwierigkeiten gegeben, Familienangehörige von mir zu finden in dem Land jenseits des Waldes. Ich sah das Sterben der Stadt. Die unbewohnten Häuser stürzten überraschend schnell ein, die Straßen brachen auf und Grasbüschel sprossen in den Spalten, der Stadtbrunnen bemooste sich, Gestrüpp wucherte überall. Als die letzten Menschen fortgebracht wurden, sah die Stadt aus, als wäre sie schon jahrhundertelang verlassen. Später wurde auch verboten, von ihr zu reden. Einige meinten, das sei wegen der Brücke gewesen. Pur si, azul Vejami purusi udare mano mandar vae chubu babula mandar chubu babula mandar besara mo laka az mantipa vadhibu ma Juzis pun na pahmi da mare, Juzis pun na pahmi da ma, Ya Juzis pun na pahmi da, Chanda ke nazar kar dam, Sabha bakita madar, Sabha bakita madar, Ya karamo Abray itrar haqiq, haqiq adra Kardam badile khudu jahare, kardam badile khudu jahare Itrar haqiq, adra Padina khuduja ki turpa tamasha bhi ki turpa tamasha bhi darya bahaba mandar darya bahaba mandar darya bahaba mandar yaar hoba my name is Shari. Dieses Stück ist 1910 in Kalkutta aufgenommen worden. Pyara Saheb singt ein Ghazal, eine alte persische Musikform, begleitet von Harmonium und Percussion. Die nächste Aufnahme stammt aus 1960. Wladimir Sofronitsky spielt Alexander Skriabins Opus 51.1 Fragilité, also Zerbrechlichkeit, auf dem Piano, das dem Komponisten gehört hat. Live aufgenommen im Skriabin Museum. Einmal standen drei beieinander, und weil sie gerade Zeit hatten, erzählten sie sich etwas von früher. Der eine sagte: Wir hatten bei uns in der Stadt einen Mann, wenn der den Mund öffnete, kamen Fliegen heraus. Gerade er hielt gern lange Reden, die er furchtbar wichtig nahm und die alle langweilten, und noch dazu waren die Fliegen eine wirkliche Belästigung. Trotzdem schaffte er es, als wichtiger Mann zu gelten, und er wurde sogar in den Rat der Stadt gewählt. Dort sprach er immer nach dem Bürgermeister und wiederholte dessen Vorschläge und Argumente und begründete sie noch einmal im Detail. Bei jeder Ratssitzung verteilte sich ein Fliegenschwarm vom Rathaus über die ganze Stadt. Der andere sagte: »Wir hatten einen, dessen Ohr war an seinem Mund angewachsen. Was er redete, konnte nur er verstehen. Wir anderen hörten nur ein undeutliches Murmeln. Manchmal schien er Witze zu machen und zu lachen. Mit seinem anderen Ohr konnte er hören, was wir sagten, aber wenn wir ihn aufforderten, sich uns verständlich zu machen, zum Beispiel durch Zeichen, zuckte er nur mit den Schultern.« Der dritte sagte: »Wir hatten bei uns eine Frau, der war statt eines Beins eine Axt gewachsen. Alle fürchteten sich vor ihrem Fußtritt, aber sie hatte nie zu treten gelernt. Sie konnte auf der Axt nur humpeln und wickelte alte Säcke darum, weil sie sich schämte.« Zwei Stücke von Karl Orff. Was wir gehört haben, war Veni, Veni, Venias aus den Carmina Burana, aufgeführt vom Chor des MIT, des Massachusetts Institute of Technology. MIT-Absolventen gründen Unternehmen wie Intel oder Texas Instruments, aber sie singen auch. Was jetzt folgt, heißt »Kramer gibt die Farbe mir« und wird von David Collins, dem Pianisten des MIT-Chors, aufgeführt. Thank you. An einer Küste standen einst Säulen aus Erz, mächtige Säulen, so hoch wie Berge. Wenn der Wind durch sie strich, begannen sie ein leises Summen hören zu lassen. Sie zitterten und bebten dabei wie ein Mensch, der Fieber hat. An gewissen Abenden aber, wenn nach einem weißglühenden Tag die Sonne im Meer versank, erklangen sie in einem mächtigen, ruhig tönenden Akkord, der jedes Denken verstummen ließ. Wer den Klang hörte, war sich, solange er dauerte, sonst keines Dings auf der Welt bewusst, nur dieses Klanges. Fremde, die in die Gegend kamen, fragten, ob der Klang denn beglückend sei oder angenehm oder erfreulich. Doch die Menschen, die den Klang kannten, konnten darüber keine Auskunft geben. Neben diesem Klang, sagten sie, gibt es nichts anderes. Weder Trauer noch Freude, weder Schmerz noch Glück, auch niemand, der solches empfinden könnte. Denn wer den Klang hört, weiß auch nichts mehr von sich. Wer diese Säulen errichtet hatte, wusste niemand zu sagen. Niemand konnte sich ein Wesen denken, mächtig genug, ein solches Werk zu schaffen. Sie seien immer schon da gewesen, hieß es. Später fiel diese Gegend an ein mächtiges Reich. Der Herrscher des Reiches befahl, die Säulen abzutragen. Sie würden die, die sie hörten, den übrigen Bürgern entfremden und sie dadurch dem Reich gefährlich machen. Außerdem würden die Bewohner der Gegend wertvolle Zeit gewinnen, wenn sie an den Sommerabenden nicht mehr in Vergessen erstarrten. Das Reich zerfiel allerdings bald wieder, und die Gegend geriet wieder an den Rand des Weltgeschehens. Die Geschichte der Säulen wurde zu einem belanglosen Kindermärchen, an das kaum noch wer glaubte und das nur noch in fremden Verkehrsprospekten wiederholt wurde. Be gonna go down the deep. Abdul Karim Khan gilt als einer der bedeutendsten klassischen Hindustani-Sänger des 20. Jahrhunderts. Er wurde 1872 in dem Dorf Kirana im Staat Haryana in eine Musikerfamilie geboren. Seine Lebensgeschichte ist ein Bollywood-Film. Der Raja von Baroda hat ihn zu seinem Hofmusiker ernannt und zum Lehrer seiner Tochter Sardar Maruti Rao Mane. Die zwei haben sich verliebt und mussten nach Bombay fliehen, um zusammenbleiben zu können. Dort hat Abdul Karim Khan dann unterrichtet, Konzerte gegeben und 1905 Aufnahmen für Columbia Records gemacht. Es folgt eine Solea, gesungen von Manuel Torre, der 6 Jahre später als Abdul Karim Khan in Jerez de la Frontera geboren wurde und einer der größten Flamenco-Sänger seiner Zeit war. Er war ein Caló, ein Gitano, konnte also auf eine Ahnenreihe zurückschauen, die bis nach Indien reichte. Listo! ¿Qué? Vamos a ver si canto el calambre. Abandoné a mis niños, por ti abandoné a mis niños y mi madrecita de pediuita murió. Ahora te va y me abandona. De perdón de Dios. Veo que te vas a quedar con el dedo señalando como señaló San Juan señalando. Ole. Yeah. Listo. Yeah.

und eine entdeckte das Schweigen und sprach nicht darüber und setzte sich, wo sie stand, und schwieg. Und sie starb und hatte es doch gefunden und niemanden weitergegeben. Und es verging viel Zeit. Und eine andere entdeckte das Schweigen und setzte sich, wo sie stand, und schwieg. Und da kam eine, die verstand, und setzte sich beiläufig da, wo sie stand, und gab sonst kein Zeichen des Einverständnisses und erwartete keines. Und die da kamen und fragten, warum sitzt ihr und schweigt, erhielten als Zeichen nur eben dieses, das Schweigen. Und manche verstanden und setzten sich da, wo sie waren, und schwiegen. Und andere verstanden nicht. Und das Schweigen war das Schweigen. Felipe Sarro hat Maurice Ravels Kaddisch gespielt. Darauf folgte eine Saeta, gesungen von La Niña de los Peines. Das nächste Stück heißt Susi Poika Siniset und ist von Joanna Karanka aus Finnland. Ich habe Google gefragt, was der Titel bedeutet, und herausgekommen ist The Blue Wolf Boy, also der blaue Wolfsjunge. Es war einmal ein Mann, der schrieb nach langem Nachdenken auf ein großes Blatt Papier: Das Schweigen ist das Schweigen. Doch davon konnte er nicht leben. Thank you. Das war Nachttaxi mit Texten von Martin Auer und Musik von Keio, Tiara Saheb, Wladimir Sofronitsky, dem Chor des MIT, Abdul Karim Khan, Manuel Torre, Amelita Gallicurzi, Sone Ventorum, Felipe Sarro, La Niña de los Peines und Joanna Karanka. Das letzte Stück war von Jonah Rapino und heißt Bartok. Dichten ist eine einsame Beschäftigung. Ich freue mich über jede Nachricht, sei es über Facebook, das E-Mail-Formular auf der Programmseite von Radio Orange, einen Kommentar auf der Podcast-Seite nachttaxi.quick.info, also quick schreibt man K-W-I-K-K, oder einfach Nachttaxi googeln, oder per Rohrpost, Brieftaube oder Rauchzeichen. Gute Nacht, Igeceler, Dobranoc, Buenas Noches, Bonsoiree.